Noch erschreckender als Gespenster und Steuern. All dieses Gerede über Reinheit und Unreinheit stimmte natürlich überhaupt nicht. Es gibt keinen magischen Gestank, den nur Götter riechen können und Menschen nicht. Aber die Geschichten mussten gar nicht wahr sein, um zu funktionieren. Sie mussten nur genügend Menschen dazu bringen, die Regeln zu befolgen. Doch wie brachte man die Leute dazu, die Geschichten zu glauben? Wichtig war, dass man sie ständig wiederholte. Wenn man eine Geschichte nur ein einziges Mal erzählt, bleibt es bloß eine Geschichte. Tischt man sie jedoch bei jeder Gelegenheit auf, immer und immer wieder, dann halten die Leute sie irgendwann für die Wahrheit. Erwachsene glaubten die große Geschichte ihres Königreichs meist deshalb, weil sie sie so oft zu hören bekamen. Aber was war mit den Kindern? Kinder sind bei ihrer Geburt ja wie unbeschriebene Blätter. Sie haben noch nie eine Geschichte gehört. Und genau deshalb erzählten die Erwachsenen ihnen die große Königreichsgeschichte ganz besonders eifrig. Ägyptische Kinder bekamen bis zum Umfallen von der Herzfresserin zu hören, indische Kinder vom Riesen Purusha. Dabei logen die Erwachsenen ihre Kinder nicht absichtlich an. Ob im alten Ägypten, in Indien oder anderen Königreichen, die Erwachsenen glaubten wirklich, was sie ihrem Nachwuchs da eintrichterten. Sie glaubten an die große Geschichte, weil sie sie selbst so oft gehört hatten, schon als Kinder. Und sie wollten sie glauben, weil ihnen eine Sache noch mehr Angst einjagte als Gespenster, Steuern und Bürokraten: das Unbekannte. Erwachsene erzählen lieber verrückte Geschichten, als zuzugeben, dass sie irgendetwas nicht wissen.